drücken uns das Herz mit Zentner Pein, mit tausend Angst und Schmerz. Was hilft uns unser? Bitteres Ungemach. Was hilft es, dass wir alle morgen mit Seufzen von dem Schlaf aufstehen und mit betränktem Angesicht ein Christ viel besser, ihr trägt ein Kreuz mit Christus.